Sie ist meine Hilfe, macht die Post, schreibt mein Tagebuch nach Diktat, ordnet meine Skelette und Gläser, hält mich sogar zum Aquarellieren an. Aber sie ist streng, manchmal sogar mürrisch. Das kommt, weil sie nicht verheiratet ist, sagt Mutter. Vielleicht, ja. Jedenfalls hält sie meine Zornesausbrüche aus. Aber meine Söhne, einer ist früh gestorben. Sein Todestag war sein schönster. Das habe ich in seinen Augen gesehen. Er ist glücklich, habe ich mir gesagt, so jung zu sterben. Der andere... Der immer die Schachtel schickt mit den getrockneten Käfern und Pflanzen? Ich habe versucht, ihn ein wenig unsterblich zu machen. Wird er jetzt für immer am Leben bleiben? Nein, sicher nicht. Aber er steht im Lexikon. Kannst du es nachschlagen? 3 Insektenarten, die ich entdeckt habe, sind nach ihm benannt. Cerceris julii, Bembyx julii und Ammophila julii. Meine Mutter will sie heiraten. Psst, wenn das Aglai hört. Hat sie mir gesagt. Diesen wunderbaren und gescheiten Mann nehme ich auf der Stelle. Also, weißt du, da musst du dich aber gewaltig verhört haben. Sie ist 23 und ich hoch in den Jahren. Erstens mal ist sie fast 30 und sie bekämen dann wieder einen Sohn. So, rein mit dir jetzt in die Hütte und geschlafen. Sie hörten Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Dritter Teil. Fabre, Matthias Habich. Jérôme, Timon Sitte. Aglaé, Verena von Beer. Favier, Martin Engler. Trichoulet, Hans Teusche. Musik, Gerd Anklam und Rolf Fischer. Technische Realisation Thomas Monnerjahn und Barbara Zwirner. Regieassistenz Ute Christine Krupp. Regie Marguerite Gâteau. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002. Peter Leek liest jetzt einen Text von Jean-Henri Fabre. Danach folgt die 4. Episode des Hörspiels. Aus den Souvenirs entomologiques von Jean-Henri Fabre, der Geruchssinn. In der Physik redet man heute ausschließlich von den Röntgenstrahlen, die undurchlässige Körper durchdringen und das Unsichtbare für uns fotografieren. Als Entdeckung nicht schlecht. Wie bescheiden freilich verglichen mit den Dingen, die wir in der Zukunft bestaunen werden. Dann werden wir mehr wissen über das Warum der Dinge. Und wir werden mit Können erreichen, was unsere schwachen Sinne nicht vermögen. Denn wie überlegen ist uns doch in zahlreichen Fällen das Tier? Wie sehr beneiden wir es um seine Wahrnehmungsfähigkeiten? Eine einfache Raupe, die des Prozessionsspinners, öffnet ihren Rücken zu meteorologischen Luken, die das künftige Wetter riechen und ein Gewitter vorausahnen können. Ein Raubvogel, unfassbar weitsichtig, sieht hoch in den Wolken die sich an der Erde duckende Maus. Die blinden Fledermäuse vermögen ihren Flug so genau zu lenken, dass sie in dem unentwirrbaren Labyrinth von Fäden, die man für sie gespannt hat, niemals anstoßen. Die Brieftaube, die man 100 Meilen von ihrem Wohnort fortgebracht hat, findet unfehlbar ihren Taubenschlag wieder. Dabei überquert sie riesige Strecken, die ihr völlig unbekannt sind. Innerhalb der Grenzen ihres bescheidenen Flugs überwindet eine Mauerbiene ebenfalls die Schwelle zum Unbekannten, denn auch nachdem sie eine weite Strecke zurückgelegt hat, findet sie zu ihren Waben zurück. Wer noch nie dabei war, wenn ein Hund nach Trüffeln sucht, dem bleibt eines der schönsten Wunder des Geruchssinns verborgen. Von seiner Aufgabe völlig in Anspruch genommen, geht das Tier die Nase im Wind und gemäßigten Schritts. Es bleibt stehen, beklopft den Boden mit der Nase und kratzt ein bisschen beiläufig mit der Pfote. »Hier ist es, Herrchen«, scheint er mit seinem Blick zu sagen. »Hier ist es, mein Hunde-Ehrenwort, hier haben wir den Trüffel.« Und der Hund spricht die Wahrheit. Das Herrchen gräbt am angegebenen Punkt. Wenn die Schaufel in die Irre geht, korrigiert er die Richtung, indem er ein wenig am Grund des Lochs schnüffelt. Keine Angst, wenn sie auf Steine oder Wurzeln treffen. Trotz aller Hindernisse und trotz der großen Tiefe werden sie die Knolle finden. Eine Hundenase kann nicht lügen. Äußerst fein, diese Nase, sagt man. Dem stimme ich zu, wenn man darunter versteht, dass die Nasenhöhlen des Hundes das wahrnehmende Organ sind. Aber ist das Wahrgenommene etwa immer einfach ein Geruch, so wie man ihn Land auf Land ab versteht, nämlich als eine Ausdünstung, wie sie sich unseren abgestumpften Sinnen darstellt? Ich habe Grund daran zu zweifeln. Erzählen wir die Geschichte. Wiederholt hatte ich das Glück, einen Hund begleiten zu dürfen, der in seinem Fach zu den erfahrensten zählt. Der Künstler, dem ich unbedingt bei der Arbeit zusehen wollte, war gewiss keine Schönheit. Ein Hund wie jeder andere, sanft und vorsichtig, unansehnlich, schlecht gebürstet, hatte er keinen Zutritt zum vertrauten Bereich an der Feuerstelle. Talent und Elend gehen oft zusammen. Sein Herr, ein berühmter Trüffelsucher im Dorf, konnte sich darauf verlassen, dass es nicht meine Absicht war, in seine Geheimnisse einzudringen, um ihm eines Tages Konkurrenz zu machen. So ertrug er meine Gesellschaft. Eine Gunst, die nicht jedem gewährt wurde. Da ich mich nicht als Lehrling, sondern nur als ein Neugieriger anbot, der lieber zeichnet und beschreibt, wie es sich mit den unterirdischen Pflanzen verhält, als ein Säckchen mit Kostbarkeiten in die Stadt zu tragen, welche dem Truthahn zum Weihnachtsfest Würze verleihen, diente der ausgezeichnete Mann nach bester Kraft meinen Absichten. Wir waren übereingekommen, dass der Hund nach Gutdünken handeln sollte, mit der obligatorischen Belohnung nach jeder Entdeckung, die durchaus nur aus einem fingernagelgroßen Stück Brotkruste bestehen konnte. An jeder Stelle, wo er mit der Pfote kratzt, sollte gegraben werden. Und das Fundstück sollte mitgenommen werden, ohne Berücksichtigung seines Warenwerts. Keinesfalls sollte der Herr mit seiner Erfahrung eingreifen, um das Tier von einer Stelle abzubringen, die keinen kommerziellen Erfolg versprach. Denn die Botanisiertrommel verlangte eher nach den unansehnlichen Produkten, die nicht auf den Markt kamen, als nach den Stücken erster Wahl, die natürlich ebenfalls gepflückt werden sollten, wenn sie gefunden wurden. Da wir diese Linie einhielten, erwies sich unser unterirdisches Botanisieren als sehr ertragreich. Die scharfe Nase des Hundes verhalf mir zur Ernte von großen Brocken und kleinen Stücken, frischen und verfaulten, geruchlosen und riechenden, duftenden und stinkenden. Ich war entzückt über meine Sammlung, in der der größte Teil der unterirdischen Pilze meiner Umgebung vertreten war. Welche Vielfalt der Struktur und vor allem des Aromas, auf das es in dieser Geruchsfrage ja vor allem ankommt. Es gibt Exemplare, an denen ist nur ein vager Pilzduft festzustellen, der in mehr oder weniger reiner Form überall zu finden ist. Manche riechen nach Rübe, faulem Kohl. Andere stinken so sehr, dass sie die Wohnung des Sammlers verpesten könnten. Nur der echte Trüffel besitzt das Aroma, das den Feinschmeckern so teuer ist. Wenn der Geruch, wie wir ihn verstehen, sein einziger Führer ist, wie kann sich der Hund dann unter all diesen Unterschiedlichkeiten zurechtfinden? Entdeckt er das Innere des Erdbodens durch eine allgemeine Ausdünstung? Jenen Pilzgeruch, der den verschiedenen Arten gemeinsam ist? Ich beachtete auch die herkömmlichen Pilze, von denen viele noch nicht herausgekommen waren. An solchen Stellen jedoch, wo mein Blick das Kryptogam erahnte, das die Erde unter seinem wachsenden Hut aufwarf, an diesen Punkten, wo der herkömmliche Pilzgeruch gewiss sehr ausgeprägt war, habe ich nie den Hund Halt machen sehen. Er ging achtlos weiter, ohne zu schnuppern oder mit der Pfote zu kratzen. Dabei war doch unter der Erde etwas vorhanden, das im Geruch genauso beschaffen war wie das, was er uns manchmal meldete. Ich kehrte aus der Hundeschule zurück mit der Überzeugung, dass die Nase, die den Trüffel aufspürt, etwas Besseres zum Führer haben muss als den Geruch, wie wir ihn gemäß den Möglichkeiten unserer Sinne wahrnehmen. Für ihn muss es noch andere, zusätzliche Ausdünstungen geben, die für uns ein Geheimnis bleiben. Das Licht hat seine dunklen Strahlen, auf die unsere Retina nicht anspricht. Das gilt jedoch offenbar nicht für alle Geschöpfe. Weshalb soll nicht auch das Gebiet des Geruchssinns seine verborgenen Phänomene haben, die für unsere Wahrnehmung unbekannt bleiben, für eine andere Nase jedoch zu bestimmen sind? So verblüfft uns der Geruchssinn des Hundes, weil es uns unmöglich ist zu sagen oder zu vermuten, was er nun wirklich wahrnimmt. Aber er bestätigt uns immerhin in aller Klarheit, welchen Irrtum wir begehen würden, wenn wir alles dem menschlichen Maß unterordnen wollten. Die Welt der Wahrnehmungen ist wesentlich breiter angelegt, als wir in unserer beschränkten Empfindlichkeit erfahren können. Diese Geheimnisse sind auch verschiedenen Insekten bekannt. Ja, sie kennen sich sogar besser aus als unsere Helfer, die Hunde. Damit sie den Schlauchpilz finden, von dem sich ihre Larvenfamilie ernährt, sind sie mit einem Geruchssinn von außergewöhnlicher Perfektion ausgestattet. Aus Trüffeln, die der verwöhnten Erde entnommen, mit Würmern bevölkert und in ein Einwegglas mit einer Schicht frischem Sand gelegt wurden, konnte ich zuerst einen kleinen roten Käfer, Anisotoma cinnamomea, hervorzüchten, dann verschiedene Zweiflügler, darunter eine Sapromysis, die mit ihrem schlechten Flug und ihrem hilflosen Gebaren an die Scatophagas cybalaria erinnert, die fahlsamtige Kotfliege, den friedlichen Gast des menschlichen Exkrements in der späten Jahreszeit. Diese findet ihren Trüffel an der Erdoberfläche, am Fuß einer Mauer oder einer Hecke, einem auf dem Land nicht ungewöhnlichen geschützten Platz. Aber woher weiß die Sapromysis, an welcher Stelle unter der Erde sich ihre Zuflucht befindet? Oder vielmehr die ihrer Würmer? Selbst einzudringen, sich in den Tiefen auf die Suche zu machen, bleibt ihr verwehrt. Ihre schwachen Beine würden durch das erste Sandkorn, das beiseite zu räumen wäre, unbrauchbar gemacht werden. Ihre Flügel wären bei einem Engpass von hinderlicher Spannweite. Ihr mit Seide besetztes Kostüm würde jedes Gleiten verhindern. Die Sapromysis muss ihre Eier direkt am Erdboden ablegen. Allerdings genau über dem Trüffel. Denn ihre Würmer würden zugrunde gehen, wenn sie zuerst langwierig nach ihrem Wirt suchen müssten, der doch immer nur spärlich vorkommt. Die Sapromysis auf freiem Feld zu verfolgen, könnte von Interesse sein. Ein solches Vorhaben erscheint mir aber kaum zu realisieren. Das Insekt ist selten, fliegt schnell davon und ist dann nicht mehr zu sehen. Es aus der Nähe zu beobachten, es bei seinen Nachforschungen zu verfolgen, würde viel Zeit in Anspruch nehmen und erforderte eine Ausdauer, zu der ich mich außerstande sehe. Ein anderer Entdecker unterirdischer Pilze wird uns für all das reich entschädigen, was der Zweiflügler nur nach großen Schwierigkeiten enthüllen würde. Er ist ein netter, schwarzer Skarabäus mit blassem, samtigen Bauch, ganz rund, dick wie ein großer Kirschkern. Die offizielle Nomenklatur nennt ihn Bolbocerus gallicus. Durch Reiben der Unterleibsspitze gegen die Flügeldecken erzeugt er ein leises Piepen, wie die kleinen Vögel, wenn die Mutter mit vollem Schnabel zum Nest zurückkehrt. Das Männchen hat ein reizvolles Horn auf dem Kopf, gleichsam die verkleinerte Imitation des Horns, das der spanische Mondhornkäfer besitzt. Am südlichen Fuß der Hügel von Sérignan, nicht weit vom Dorf, liegt ein Gebüsch aus Pinien- und Zypressenreihen. Nach den Herbstregen gibt es dort an Allerheiligen im Überfluss Pilze, die Nadelbäume lieben. An den milden Tagen der späten Jahreszeit ist es das Lieblingsziel für die Spaziergänge der Hausgemeinschaft, weit genug, damit die jungen Beine Übung haben und nah genug, um sie nicht zu überfordern. Hier findet man alles. Alte Nester von Elstern aus dem Reisig des Gestrüpps, Häher, die sich zanken, nachdem sie sich den Kropf auf den benachbarten Eichen gefüllt haben. Plötzlich zeigen sich Hasen mit kleinem weißen aufgerichteten Schwänzchen, die bei einem Rosmarinstrauch Reis ausnehmen, Rosskäfer, die für den Winter Vorrat anlegen und ihren Aushub an der Schwelle der Behausung abladen, Und dann der angenehme Sand. Sanft liegt er in der Hand. Er eignet sich aufs Beste, um Tunnel zu graben und Hütten zu errichten, die man mit Moos auspolstert und denen man ein Schilfrohr anstelle des Kamins einsteckt. Wie köstlich schmeckt ein Apfel im Klang der Äolsharfen, die leise zwischen den Piniennadeln pfeifen. Tja, für die Kinder ist es ein wahres Paradies, das man als Belohnung für die gut gelernte Lektion aufsucht. Aber auch die Großen finden hier etwas nach ihrem Geschmack. Was mich betrifft, so beobachte ich hier unter anderem den Bolbocerus. Sein Bau ist leicht zu erkennen, offen und nur einfach von einem kleinen Sandwulst umgeben. Der Bau ist von mittlerer Tiefe, ein Daumen kaum mehr. Der Bolbocerus arbeitet sich senkrecht in einen sehr beweglichen Untergrund hinein. Sein Bett ist leicht zu inspizieren, wenn man mit etwas Umsicht zuerst einen Graben nach vorn treibt, der es dann zulässt, dass man die vertikale Zwischenwand mit einer Messerklinge scheibchenweise einreißt. Dann erscheint der Bau in seiner ganzen Ausdehnung, von der Mündung bis in den hinteren Teil in Form eines halben Kanals. Häufig ist die Unterkunft zwar verhängt, aber nichts in ihr zu finden. Das Insekt ist nachts aufgebrochen und hat alles dagelassen. Es ist fortgegangen, um sich anderswo niederzulassen. Ein Nomade, ein Nachtwandler, der seine Wohnstadt ohne Bedauern verlässt und zu geringem Preis eine neue erwirbt. Häufig ist auch auf dem Grund des Schachts das Insekt anzutreffen. Mal ein Männchen, mal ein Weibchen, immer allein. Beide Geschlechter zeigen denselben Eifer beim Ausheben eines Baus. Sie arbeiten getrennt, nicht zusammen. Tatsächlich ist das hier nicht die Familienunterkunft, in der die Jungen ernährt werden. Es ist ein Unterschlupf auf Zeit, den jeder für sein eigenes Wohlergehen gräbt. Manchmal ist nur der Grabende da, den man bei der Arbeit überrascht hat. Manchmal allerdings, und zwar nicht zu selten, umschlingt der Eremit in seiner Krypta einen unterirdischen Pilz, noch ganz oder bereits angefressen. Er hält ihn heftig fest und möchte ihn nicht hergeben, seine Beute, seine Habe, sein Vermögen. Umherliegende Brocken machen klar, dass wir ihn bei seinem Festmahl überrascht haben. Die Gewohnheiten des Bolbocerus und der Grund, weshalb er sich so häufig einen neuen Bau sucht, erscheinen nun in neuem Licht. In der stillen Dämmerung gehen die Käfer auf Jagd, leise piepend, ermutigen sie sich durch ihr Lied. Man erforscht den Erdboden, befragt ihn nach seinem Inhalt, genau wie der Hund auf Trüffelsuche. Sein Riechorgan sagt dem Bolbocerus, dass das gewünschte Stück dort unten ist, bedeckt von ein paar Daumen Sand. Da er die Stelle, wo die Sache begraben liegt, genau kennt, gräbt er geradeaus, senkrecht in die Tiefe. Solange genug Nahrung da ist, geht er nicht mehr hinaus. Glücklich liegt er am Grund des Schachts und frisst. Er sorgt sich nicht über den offenen oder kaum versperrten Zugang. Wenn nichts mehr übrig ist, zieht er um, auf der Suche nach neuem Brot. Gelegenheit zu einem neuen Bau, der ebenfalls bald verlassen wird. Er hatte ebenso viele Wohnungen, wie er Pilze gefressen hat. Denn sie sind nur Stationen der Mahlzeit, des Buffet eines Pilgers. So vergehen Herbst und Frühling im Jubel der Tafelfreuden von einem Domizil zum anderen. Was die kleine Berggesellschaft noch erleben wird, das können Sie gleich erfahren. Zuerst erzählt Fabres Tochter Aglaé noch aus dem Leben ihres Vaters. Und am nächsten Mittwoch, dem 10. Juli, hören Sie hier im Deutschlandradio Kultur die Episoden 5 und 6 ab 21.33 Uhr. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. 4. Teil: O Zeit und unbeugsamer Wille. Auf der Suche nach dem Stein der Weisen. 19 Jahre war mein Vater, als er sein Diplom erhielt. Er war ein guter Lehrer und wurde schlecht bezahlt. Auf eine Pension bestand keine Aussicht. Krank durfte er nicht werden. In der Schule gab es kaum Werkzeuge für den Geometrieunterricht. Also kaufte er Richtlatte, Pfähle, Messlatte und Wasserwaage.